sich nicht bewegt, ist nicht zu fassen. Robert, sind für uns der Boden heiß. Unsere Haut wird uns zur engen Hülle, die unter Spannung steht. Wo wir waren, war immer alles fade. Wo wir hinfahren, wird es wunderbar. Und hoffen dürfen wir so lange, wie sich der Motor dreht. Immer unter Strom. Immer unterwegs und überall zu spät. Bring mich von hier weg, bring mich dahin, wo nach Erden was passiert. Bring mich von hier weg, bring mich dahin, wo nach Erden etwas lebt. Bring mich von hier weg, bring mich dahin, wo es anders ist als hier. Immer unter Strom. Schon wieder weg ist und etwas, das uns an den Haaren klebt, das uns bedroht, das uns verrät. Immer unter Strom, immer unterwegs und überall zu spät. Immer unter Strom, immer unterwegs und überall zu spät.